Manchmal kann Fernsehen wirklich ein Bildungsinstrument sein. Hätten Sie zum Beispiel vor Jahren gewusst, wie Schusskanäle verlaufen oder wofür man Luminol braucht? Auch wie es in US-Notaufnahmen aussieht oder bei der Mafia in New Jersey. All das wissen wir mittlerweile aus US-amerikanischen Serien wie CSI, den Sopranos oder Dr. House. US-TV-Serien, sie haben sich mittlerweile ein Renommee erspielt, von dem Dallas und Denver nur träumen konnten. Ab morgen kommt jetzt eine neue Serie hinzu. Bei ZDF Neo gibt es Mad Men zu sehen, eine im Produktionsland in USA hochgelobte TV-Serie, die im New York der frühen 1960er spielt. Handlungsort, eine erfolgreiche Werbeagentur. Markus Hablitzel, ehemaliger Redakteur bei Spex, heute freier Autor und Verleger und vor allem Kenner des US-Serienmarktes. Was machte in den USA den Erfolg von Mad Men aus? Der Perfektionismus dieser Serie unterscheidet sich deutlich von dem von anderen. Also eigentlich der Versuch der perfekten Rekonstruktion der bestimmten Ära, nämlich der frühen 60er, Ende 50er, frühen 60er und eines bestimmten Ortes, in dem Fall eben die Madison Avenue in New York, wo sich zu dem Zeitpunkt viel Werbeoffices angesiedelt haben. Ist das die alleinige Besonderheit der Serie oder, ich meine, weil detailgenau ist manches? Die Serie ist außergewöhnlich gut geschrieben im Vergleich zu anderen Serien. Da reiht sie sich sicher ein in viele HBO-Serien. Der Autor oder der Erfinder der Serie hat vorher die Sopranos erfunden. Und sie hat einen bestimmten Glamour. Also sie strahlt was aus, was im Prinzip auch ihr Gegenstand ist schon. Ich habe John Hamm getroffen, der einen Kreativdirektor in der Serie spielt. Don Draper, einer der Hauptdarsteller der Serie. Und er sagt Folgendes. Die Serie ist einfach speziell. Sie spielt zu einer ganz spezifischen Zeit und sie muss auch so aussehen. Es geht ja nicht, dass der Zuschauer durch irgendwelche Anachronismen aus der Geschichte gerissen wird. Wir arbeiten also möglichst gewissenhaft und akkurat, damit das Publikum auch in die Stimmung dieser Epoche kommt. Die Leute damals haben sich nun mal ganz anders verhalten als wir und unsere Zeitgenossen. Allerdings gibt es bestimmte menschliche Verhaltensweisen, die immer gleich bleiben. Das ist auch der Grund, warum Shakespeare-Stücke immer wieder aufgeführt werden und warum Leute von ihnen lernen. Es gibt eben auch Konstanten im menschlichen Verhalten. Ist diese Detailgenauigkeit, hat die jetzt was mit Nostalgie zu tun, also rückwärtsgewandt, oder ist man so genau, weil man mit genauer Abbildung auch eine genauere Analyse dieser Ära liefern kann? Das stimmt zum Teil. Das ist eine Art Rückwärtsgewandtheit, die aber unbedingt nötig ist. Also das heißt, es wird eine Oberfläche hergestellt. Man braucht diese Oberfläche aber, dass es glaubhaft wirkt. Also diese Oberfläche stellt, auch wenn das jetzt sich widersprüchlich anhört, letztendlich Tiefe her, sodass man wirklich in dieser Ära ist und dass man auch weiß, was macht diese Ära aus. Wir reden von einer Zeit von vor 40 Jahren, die erstaunlich wenig rekonstruiert ist, also von der man erstaunlich wenig weiß heute. Also Zeit vor 40 Jahren in den USA, klare Rassensegregation, Rassentrennung, klare Männer- und Frauenrollen. Wird das auch so definiert und so ausgespielt in der Serie? 1:1. Also man wundert sich tatsächlich, wenn man diesen, und diese Figuren sind sehr, sehr glaubhaft. Man ist erstaunt. Ich habe gerade gesagt, es liegt 40 Jahre zurück. Andererseits könnte man sagen, nur 40 Jahre. Ja. Man ist tatsächlich erstaunt, wie getrennt diese Gesellschaft tatsächlich ist. Also die Segregation, von der Sie gerade gesprochen haben, Schwarz und Weiß, die ist eben auch in dem Frauenbild, also die Segregation zwischen Männern und Frauen, also wie die Vorgesetzten mit ihren Sekretärinnen umgehen, wie die Männer mit ihren Ehefrauen, mit ihren Liebhaberinnen umgehen, das ist erstaunlich anders. Sowas guckt man sich ja nicht vielleicht gerne an, wie komisch man vor 4 Jahrzehnten war. Also von daher ist es doch schon sehr erstaunlich, dass die vierte Staffel, die jetzt in den USA mittlerweile angelaufen ist, mit einem riesen Erfolg angelaufen ist. Was macht den Erfolg dieser Serie aus? Eben, zum einen glaube ich diese Rekonstruktion, weil sich, glaube ich, Amerika sehr ungern mit sich selber beschäftigt, vielleicht der Einzelne mit sich, also Psychiater, es gibt diese Serie In Treatment, wo genau das thematisiert wird, aber es ist so ein bisschen auch so das eklige Gesicht, das man vielleicht schon vergessen hat oder von dem die junge Generation gar nichts weiß, also das ist wie eine Ethnografie im eigenen Land fast schon. Das ist auch, die Serie ist ausgezeichnet worden mit unzähligen Preisen, hat Emmys bekommen, Golden Globes bekommen und im Prinzip kann man sagen, dass sie anschließt, eben auch durch den Erfinder Matthew Weiner, an die Sopranos vom Erfolg her und vom Stellenwert in den USA. Die Kritiker in den USA sind voll des Lobes. Warum? Weil dieser Spiegel vorgehalten wird, die hässliche Fratze gezeigt wird? Ich glaube, weil die Macher der Serie diese Geschichte sehr ernst nehmen. Also man hat oft den Eindruck, es geht um mehr als um Unterhaltung. Also es ist eine sehr, sehr ernste Auseinandersetzung mit einer bestimmten Zeit und mit bestimmten Themen, die, wie John Hamm vorher gesagt hat, immer auch noch Gültigkeit haben für heute meines Erachtens. Wenn Sie das so erzählen, merkt man, es hat sich einiges geändert in Sachen Produktion, aber auch in Sachen Rezeption von TV-Serien. Früher hätte man selten von Niveau gesprochen, wenn man TV-Serien meinte. Sie hatten da eher ein Schmuddel-Image oder man hat sie aus Trash-Gründen kultig gefunden. Was ist da passiert? Meines Erachtens hat es angefangen mit der Serie Six Feet Under, die diese Familie in einem Beerdigungsinstitut verfolgt. Was ist da passiert? Die Autoren werden bessere Autoren, der Serienmarkt nähert sich dem Filmmarkt an, auch von der Ästhetik eben. Die Serien werden länger, früher waren es 15, 20-minütige Sitcoms, die Folgen dauern heute zwischen 45 und 60 Minuten. Das wird eher so ein cineastisches Format und als sowas wird es dann eben auch von den Produzenten behandelt. Es wird sehr, sehr viel Geld in die Serien gesteckt, es wird sehr viel in Autoren gesteckt. Ja, ich glaube, es ist eine Annäherung ans Kino tatsächlich. Ist nicht auch vielleicht die Hoffnung, dass man mit ernsthafteren Angängen einfach anderes Fernsehen auch machen kann? Ja, glaube ich auch. Also es ist ein anderes Publikum, was erreicht wird. Vielleicht ein etwas gebildeteres Publikum in den großen Städten New York, Chicago, Los Angeles. Markus Hablitzel, herzlichen Dank. Über Mad Men. Morgen Abend startet die erste Staffel der erfolgreichen US-Serie über eine Werbeagentur im New York der frühen 1960er in ZDF Neo ab 22:30 Uhr.